Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Well, now that we slept over it, da wir jetzt darüber geschlafen haben, and now we can actually make a decision, können wir jetzt eine Entscheidung treffen. Daniel is wide awake. Daniel ist hellwach. He's fresh. Er ist munter. So I said to you, I will think about it if I will talk about it. Ich sagte dir, dass ich darüber nachdenken will und darüber sprechen will. Why was Jesus taking a whip and driving people out of the temple motivated by love? Warum nahm Jesus eine Peitsche, motiviert durch die Liebe, und warf die Menschen aus dem Tempel? Because love always has to position itself. Weil sich Liebe immer selber positionieren muss. You see, what you need to understand is this. Folgendes musst du verstehen. These people were not just in the temple selling some animals and changing money. Diese Menschen waren nicht nur im Tempel, um ein paar Tiere zu verkaufen und Geld zu wechseln. They were actually hurting the weak and the poor. Sie verletzten tatsächlich die Schwachen und die Armen. How did they do this? Wie taten sie dies? Well, Jesus, the people, the Jews had to go to the temple once a year to bring the sacrifices. Jesus, die Menschen, die Juden mussten einmal im Jahr in den Tempel gehen, um Opfer zu bringen. But many of them had to go for a very, very long way. Aber viele mussten einen sehr langen Weg gehen. And there they could not bring the animal such a long way. Auf so einem langen Weg konnten sie die Tiere nicht mitführen. They needed a special coin to pay the temple tax. Sie brauchten eine spezielle Münze, um die Tempelsteuer zu bezahlen. So what did these people do? Was taten diese Leute? The poor people who came a long way, they're weary and tired. Die armen Leute, die einen langen Weg hinter sich hatten, müde und erschöpft waren. Now in order to bring the sacrifice and please God, um nun das Opfer zu bringen und Gott zu gefallen, they bought it in the temple. Kauften es im Tempel. And those people, they charged them such high interest. Und jene Leute verlangten von ihnen so hohe Zinsen. They abused these people. Sie missbrauchten diese Leute. So when Jesus threw them out, he did it because he loved the poor people who were abused. Als Jesus sie hinauswarf, tat er es, weil er die armen Leute, die missbraucht wurden, liebte. So it was love for these poor abused people that made Jesus position himself. Es war also Liebe für diese armen missbrauchten Leute, die Jesus veranlasste, sich selber zu positionieren. So that's what we have to understand. Everything that Jesus does is motivated by love. Das müssen wir verstehen. Alles, was Jesus tut, ist von der Liebe motiviert. So when Jesus acts as a lover, he's motivated by love. But he's also motivated by love when he acts as a warrior. Wenn Jesus sich als Liebender verhält, ist er von der Liebe motiviert. Er ist aber auch von der Liebe motiviert, wenn er sich als Kämpfer verhält. Look, Jesus wept over Jerusalem. Schau, Jesus weinte über Jerusalem. That showed his deep love for the city. Was seine tiefe Liebe für diese Stadt zeigte. But then Jesus confronted the religious people in Jerusalem very aggressively. Dann aber konfrontierte Jesus die religiösen Leute in Jerusalem sehr aggressiv. Why did he do that? Warum tat er dies? It was motivated by love for the people who were destroyed by religion. Er war durch die Liebe für die Menschen motiviert, die durch die Religion zerstört waren. Look, Jesus is the one who stands before the Father interceding for us. Jesus ist derjenige, der vor Gott steht und Fürbitte für uns tut. That's an incredible expression of the deep love of Jesus for us. Dies ist ein unglaublicher Ausdruck der tiefen Liebe von Jesus für uns. Yet that same Jesus has crushed the enemy under his feet. Und doch hat genau dieser Jesus die Feinde unter seinen Füßen vernichtet. So we have to have this balanced nature of Jesus. Wir müssen dieses ausgewogene Wesen von Jesus haben. The lover and the warrior. Der Liebhaber und der Kämpfer. You know, I really, really do believe. Weißt du, ich glaube wirklich fest, that we need to become tough and tender at the same time. Dass wir streng und zart zur gleichen Zeit sein müssen. See, that's what I'm trying to be. Das versuche ich zu sein. I'm trying to be a very kind and loving, caring person, but at the same time there's a warrior in my soul. Ich versuche eine sehr nette, sorgende und liebende Person zu sein, aber zur gleichen Zeit ist auch ein Kämpfer in meiner Seele. Look at this incredible Bible verse. Schau diese unglaubliche Bibelvers. In Hebrews chapter 1 verse 9. In Hebräer 1 Vers 9. This shows both sides of the nature of Jesus Christ. Dies zeigt beide Seiten vom Wesen Jesu Christi. Because this is actually talking about Jesus. Dies spricht tatsächlich über Jesus. You have loved righteousness and hated lawlessness. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Wow, in Portuguese is even stronger. It says you are poured it, not just hated it. Wow, im Portugiesischen ist es sogar noch stärker. Da heißt es, du hast es verabscheut. Look at this. Schau dies an. The same Jesus loves and hates. derselbe Jesus liebt und hasst. But look how it goes. Schau, wie es weitergeht. Therefore, God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companion. Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. This is very interesting. Das ist sehr interessant. Because when the Bible says therefore, it means because of what has just been said. Wenn die Bibel darum sagt, dann bedeutet es aus dem Grund, was gesagt wurde. So, Jesus was anointed with the oil of gladness. Jesus war gesalbt mit dem Freudenöl. You know why? Weißt du warum? Because he loved and he hated. Weil er liebte und weil er hasste. That's a crazy thought. Das ist ein verrückter Gedanke. Maybe you lack true spiritual joy because you haven't learned to love and to hate. Vielleicht mangelt es dir an wahre geistliche Freude, weil du nicht gelernt hast zu lieben und zu hassen. Maybe you've taken only one side of the nature of Jesus, therefore there's joy lacking in your life. Vielleicht hast du nur eine Seite vom Wesen Jesu und darum mangelt es dir an Freude. Do you know, you cannot truly love righteousness if you don't hate lawlessness. Weißt du, du kannst nicht wirklich Gerechtigkeit lieben, wenn du nicht Gesetzeslosigkeit hast. Because the moment you are intolerant to injustice, you don't love justice anymore. Wenn du tolerant der Ungerechtigkeit gegenüber bist, dann liebst du Gerechtigkeit nicht mehr. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Don't choose the nature of Jesus that fits your temperament. Wähle nicht das Wesen Jesu, das zu deinem Temperament passt. If you do this, you will actually walk in the flesh. Wenn du dies machst, wirst du tatsächlich im Fleisch leben. You have to embrace the lover and the warrior. Du musst den Liebhaber und den Kämpfer umarmen. Both at the same time in the same person. Beide zur gleichen Zeit in der gleichen Person. We'll continue tomorrow. Wir machen morgen weiter.